Perry Anderson ist ein Historiker, Soziologe, eigentlich ein Universalhistoriker. Also er beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Geschichte der Türkei, sondern sein Horizont ist weitaus größer. Er ist ein alter Linker, könnte man sagen, ein Brite, der mittlerweile Anfang 70 lehrt, immer noch an der Universität von Kalifornien, also durchaus auch im Kreise sehr honoriger Kollegen. Der Türkei ging das Osmanische Reich voraus. Wann beginnt eigentlich die Geschichte des Staates Türkei? Man könnte sagen, sie beginnt 1923 mit den ersten freien Wahlen zur Republik Türkei, die damals Atatürk eingeleitet hatte, Kemal Atatürk. Man kann natürlich auch, Anderson tut das in seinem Buch, die Linien zurückverfolgen und sagen, also eigentlich kann man auch sagen, begann die Geschichte der Türkei mit dem Ende des Osmanischen Reiches, was sich im 19. Jahrhundert andeutete. Ende des 19. Jahrhunderts gab es Gebietsverluste, Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls. Also das war so eine Übergangsphase. Dann letztlich nach Ende des Ersten Weltkrieges war das Osmanische Reich zerstört, existierte in der Form nicht mehr und die Türkei, die moderne Türkei, begann 1923. Mhm. Nun heißt das Buch Nach Atatürk, die Türken, ihr Staat und Europa. Also ich vermute, Atatürk ist so der große Gründungsvater, wird auch von Anderson so dargestellt. Und dann, wie geht's dann weiter in dem Buch? Ja, das Buch ist eigentlich eine Zusammenfassung von drei Essays, die Anderson für die London Review of Books geschrieben hat. Er ist ein politischer Essayist auch. Es sind drei Essays, die jetzt hier zusammengefasst sind in diesem kleinen Büchlein. Das eine beschäftigt sich sozusagen mit der Entstehungsgeschichte des türkischen Reiches, der Türkei, heißt vor Kemal, dann gibt es die Zeit Kemalismus und dann gibt es noch ein Essay zu Zypern. Und in diesen drei Essays, man kann sie chronologisch lesen, insofern macht es Sinn, sie in einem Buch zusammenzufassen, entsteht tatsächlich ein Einblick in die Geschichte, in die Historie der Türkei, in die Problematik der Politik, in die kulturellen Veränderungen, die es gegeben hat, durch Atatürk und eigentlich die Probleme, die aus dem Osmanischen Reich herrühren, die immer noch wirken heute in der Politik der Türkei. Von hier aus gesehen erscheint ja das große Problem der Türkei zu sein, die Verbindung von Nation und Religion und über alledem oder unter alledem generell die Haltung zur Demokratie. Was sagt Anderson darüber? Ja, das macht Anderson, diese Punkte macht Anderson stark. Er begründet sie eben mit der Entstehungsgeschichte der Türkei. Er sagt, das ist zurückzuführen schon auf Tendenzen aus dem Osmanischen Reich. Also einerseits, dass Nation und Region kurzgeschlossen werden, dass da keine wirklich tatsächliche Trennung stattgefunden hat, auch wenn man jetzt von dem kemalistischen Laizismus spricht, also der also natürlich offiziell es getrennt hat, Kirche und Staat. Aber in der Politik all seiner Nachfolger und auch bei ihm selber kam das immer zusammen. Das hat spezielle historische Gründe, die Anderson ausführt. Das andere ist, dass er auch darauf hinweist, dass Anderson genau wie seine Nachfolger, die türkischen Ministerpräsidenten, immer eine instrumentelle Haltung zur Demokratie haben. Also das heißt, sie benutzen sie, um letztlich eine autoritäre Politik zu führen. Und das, sagt er, hat sich eigentlich im Laufe der Geschichte der Türkei nie geändert. Und das spüren wir heute natürlich in den Diskussionen um den EU-Beitritt auch. Also er sagt, es gibt drei Punkte, die ganz schwierig sind und die es schwer machen, die Türkei in die EU aufzunehmen. Das ist einmal die Besetzung Zyperns. Also wie soll man in einer Gemeinschaft sein mit Partnern, deren Land man besetzt hat? Also das geht nicht. Und die Türkei macht eigentlich keine Anstalten, sich aus Zypern zurückzuziehen. Das andere ist der Umgang mit Minderheiten. Also er nennt ausdrücklich Kurden und Aleviten, die immer noch als Bedrohung empfunden werden. Genau, die ausgeschlossen werden, die auf dem Papier gleiche Rechte haben, aber in der Praxis von der Politik missachtet werden. Und das Dritte ist tatsächlich, also das Eingeständnis, das ist bei uns in den Medien ja auch immer häufiger zu hören, das Eingeständnis des Völkermordes an den Armeniern. Also das ist auch notwendig, um zu sagen, wir haben jetzt irgendwie ein eigenes Demokratiebewusstsein dazu gehört, dass wir auch zu unserer Geschichte stehen. Das ist ja nach wie vor in der Türkei ein ganz, ganz heikler Punkt, wo man Leute anklagt, die also dieses Thema überhaupt nur anrühren ein wenig. Sieht Perry Anderson denn Wege, wie dieser Widerspruch zwischen den Punkten, die Sie genannt haben, und der Tatsache, dass die Türkei seit langem verlässliches NATO-Mitglied ist, auf der Handelsebene ein absolut verlässlicher Partner ist, wie man diesen Widerspruch lösen könnte? Na, er sagt, es wäre schon sinnvoll, die Türkei aufzunehmen, trotz dieser drei Punkte, aber die EU müsste darauf hinwirken, dass die Türkei diese drei Probleme löst. Also dass tatsächlich ein Rückzug aus Zypern stattfindet, dass die Türkei ihren Minderheiten wirkliche Rechte zugesteht und dass man die Geschichte mit den Armeniern klärt. Er sagt, das macht Sinn und die EU ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Türkei das dann auch tut. Allerdings ist seine Befürchtung, dass die EU aus wirtschaftlichen und strategischen Motiven heraus diese Dinge auch unter den Tisch fallen lässt. Für wen hat Perry Anderson dieses Buch bzw. die Essays, wie Sie es beschrieben haben, geschrieben? Ich würde sagen, für jeden, der sich für die etwas tiefer mit der Situation der Türkei auseinandersetzen möchte, der sehen möchte, woher die heutigen Probleme rühren, der jetzt nicht große, dicke Geschichtsbücher wälzen möchte und der bereit ist, sich auf die Erkenntnisse und auch den Stil, der sehr brillant ist bei Anderson, das muss man sagen, er ist ein ausgezeichneter Schreiber, aber er setzt auch ein gewisses Wissen voraus, also er ist eben Professor und da ist ja manchmal so eine Haltung, dass man über die Dinge hinweggeht. Das muss man einkalkulieren. Wenn man dazu bereit ist, ist dieses Buch ein wirklicher Gewinn, weil er wirklich sehr klar formuliert, sehr konzis ist und auch Dinge auf den Tisch bzw. ins Buch bringt, die sonst nicht so erwähnt werden in der Klarheit und in der Schärfe. Also das Neue ist in diesem Buch einfach die Präzision der Betrachtung. Ja, er sammelt die problematischen Punkte, durchleuchtet sie, analysiert sie und stellt sie da in einer Art und Weise, wie man es selten findet, weil es wirklich klar und kämpferisch eigentlich auch ist. Sehr, sehr demokratiebewusst, muss man sagen. Vielen Dank, Carsten Huck, über das Buch Nach Atatürk, die Türken, ihr Staat und Europa von Perry Anderson, aus dem Englischen übertragen von Joachim Kalker, erschienen im Bärenberg Verlag. 183 Seiten hat der Band, kostet 19,90 €. Und die Kritik von Carsten Huck können Sie nachlesen, nachhören, dradio.de.